بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wie ihr wisst, steht ein besonderer und gesegneter Monat vor der Türe. Der Monat Ramadan. Der Monat Ramadan kommt und bringt eine Saison mit, die voller guter und rechtschaffener Taten ist. Es ist ein Monat, wo die Seelen gereinigt werden und wo die Herzen ihrem Herrn näher kommen können. Es ist ein besonderer Monat, wo die Tore des Paradieses geöffnet werden und wo die Tore des Höllenfeuers versiegelt werden und wo die Satane in Ketten gelegt werden. Es ist ein Monat, wo jeder versucht, rechtschaffen zu handeln und wo die edlen Taten vermehrt werden. Es ist ein Monat, wo die Antreiber des Übels geringer werden und wo man sieht, dass die Sünden immer mehr abnehmen in diesem besonderen Monat. Es ist ein besonderer Monat, wo der Herr Allah den Koran auf seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt hat, als Rechtleitung für die Menschen und als Unterscheidung zwischen Wahrheit und Falschheit. Und in diesem besonderen Monat, im Monat Ramadan, zeigt der Diener seine Männlichkeit, indem er Herr über seine Seele wird und indem er Herr über seine Gelüste wird. Denn Nefs und deine Seele ist etwas, was stets zum Bösen ruft, aber in diesem Monat Ramadan siehst du, wie viele diese Seele unter Kontrolle haben. Und in diesem besonderen Monat ist der Diener ein Herr über sein größtes Verlangen. Einmal ist es das Verlangen nach Nahrung und einmal ist es das Verlangen nach Geschlechtsverkehr. Und all das macht er nicht, damit andere ihn dafür loben oder dafür lobpreisen, sondern er macht es um das Angesicht Allahs willen, um das Wohlgefallen Allahs für diese Taten zu bekommen und um das Wohlgefallen Allahs hier im Diesseits und im Jenseits dafür zu erhalten. Und deswegen ist das Fasten eine seelische Erziehung für jeden Muslim. Und der Muslim erlernt in diesem Monat das Fernbleiben von allen Verlangen und er lernt, auf dem rechten Weg zu schreiten, auf den Weg der Gottesfürchtigen und auf dem Weg der Rechtschaffenen. Deswegen sagte auch der Herr Allah im Koran: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget, um die Gotteswurst durch das Fasten zu erlangen. Und das Fasten ist im Vergleich zu den anderen Anbetungen eine Anbetung, die allein zwischen dem Diener und seinem Herrn stattfindet. Und niemand anders kann diese Art der Anbetung erkennen und sehen. Niemand weiß, ob du wirklich am Fasten bist oder nicht. Und wenn du wolltest, hättest du auch zu Hause im Geheimen essen können und draußen so tun können, als wärst du am Fasten und niemand hätte es mitbekommen. Sondern nur du weißt es und dein Herr weiß es, dass du wirklich am Fasten bist. Somit ist diese Tat weit weg von Augendienerei, von Riya. Und der Habene Allah sagt im Hadith Qudusi, der bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist: außer das Fasten, es ist ausschließlich mir zugedacht und ich allein werde es ihm vergelten. Das heißt, ich werde es reichlich belohnen, ohne festzusetzen, wie viel es sein wird. Und deswegen erhofft der Fastende, bei seinem Fasten erhofft er den Lohn, den er bei dem Erhaben Allah bekommt und nicht die Anerkennung der Menschen oder Ähnliches. Er unterlässt das Essen, das Trinken, den Beischlaf mit seinem Ehepartner um das Angesicht Allahs willen. Und deswegen sagt auch der Erhabene Allah in einem Hadith Qudusi, der bei Bukhari verzeichnet ist: er, der Fastende, stellt meinetwegen sein Essen und Trinken sowie seine Begierden ein. Weil hier zeigt sich auch die Gottesfurcht, die der Diener bringt. Weil wie gesagt, er hätte ja auch im Verborgenen bei ihm zu Hause essen können, aber tut es nicht. Warum? Weil er Angst hat vor seinem Herrn, weil er gottesfürchtig ist in diesem besonderen Monat, deswegen tut er es nicht, unterlässt dieses. Und zweifellos ist das Fasten auch ein Hungern des Magens, zweifellos. Aber es ist auch gleichzeitig ein Sattwerden der Seele. Und zweifellos ist das Fasten eine Schwäche für den Körper. Aber es ist auch zweifellos eine Kräftigung des Herzens. Und deswegen wird auch das Fasten als Geduld bezeichnet. Und es ist eine Prüfung gegenüber den Genüssen der Seele und gegenüber dem Verlangen der Seele. Und deswegen, diejenigen, die sagen, dass das Fasten eine Qual ist für die Seele und das ist nicht gesund für den Menschen und so weiter, das sind diejenigen, die dies nicht begriffen haben. Weil das Fasten, das ist eine Stärkung, eine Erziehung, ein Gehorsam und ein Training auf dem rechten Weg. Man übt damit mit dem Fasten den absoluten Gehorsam gegenüber dem Herrn der Welten. Man verzichtet auf Dinge, die einem zuvor erlaubt waren. Warum? Weil dein Herr dich dazu oder dich angeordnet hat, das zu unterlassen tagsüber. Und du zeigst hiermit deinen absoluten Gehorsam gegenüber deinem Herrn. Und ihr sollt wissen, dass das Fasten Pflicht ist für jeden Muslim, der geistig und körperlich gesund ist, die Geschlechtsreife erreicht hat und sich nicht auf Reise befindet. Und für die Frau gilt noch eine weitere Bedingung, nämlich, dass sie weder in der Zeit, wo sie am Fasten ist oder fasten will, dass sie weder ihre Menstruation hat, noch sich im Wochenbett befindet. Und der Ungläubige, wenn er fasten will, wird das Fasten von ihm nicht angenommen, bis er Muslim ist. Das heißt, auch wenn er fasten sollte, während er ungläubig ist, wird es von ihm nicht angenommen. Aber trotz alledem wird er am Tag der Auferstehung zur Rechenschaft gezogen werden für das Fasten, was er unterlassen hat. Und derjenige, der geistig krank ist und nicht bei Verstand ist, auch er ist vom Fasten freigestellt. Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, so wie es bei Abu Dawud verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, die Schreibstifte wurden von drei gehoben. Für denjenigen, der seinen Verstand verloren hat, bis er wieder zu Sinnen kommt. Für denjenigen, der schläft, bis er aufwacht. Und für ein Kind, bis es das Pubertätsalter erreicht hat. Dass derjenige, der seinen Verstand verloren hat, verrückt geworden ist oder eine geistige Behinderung hat, der ist freigestellt vom Fasten, bis er wieder zu Sinnen kommt. Und auch genauso, das Kind ist genauso vom Fasten freigestellt, bis es die Geschlechtsreife erreicht hat. Aber wenn das Kind fasten möchte und es bereits ein Alter erreicht hat, wo es unterscheiden kann, Dinge unterscheiden kann, dann wird es für das Fasten auch belohnt werden. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem Hadith, der bei Ahmed verzeichnet ist, die Schreibstifte wurden von drei gehoben und dann erwähnte er unter anderem und für ein Kind, bis es nach einem sexuellen Traum einen Ausfluss des Samens hatte. Weil ihr müsst wissen, wenn wir sagen Geschlechtsreife, ist damit nicht gemeint Volljährigkeit, wie hier es gemeint ist, dass er 18 ist, sondern wenn eines der folgenden Punkte erreicht ist. Erstens, Austritt einer Flüssigkeit bei einer Frau oder von Sperma bei einem Mann nach einem sexuellen Traum oder im Wachzustand, egal ob es aufgrund einer sexuellen Handlung geschehen ist oder nicht. Und hierüber herrscht Einigkeit unter den Gelehrten, so wie es Ibn al-Munzir und Ibn Qudama gesagt haben. Oder das Wachsen von Schambehaarung. Oder die Vollendung des 15. Lebensjahr, egal ob Mädchen oder Junge. Oder die Menstruation bei einer Frau oder die Schwangerschaft. All das sind Anzeichen für die Geschlechtsreife. Und auch genauso ist es für den Kranken und für einen Reisenden nicht verpflichtend zu fasten. Weil der Habene Allah im Koran gesagt hat, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى صَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Wer von euch jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Wenn der Kranke und der Reisende trotzdem fastet, weil er von sich überzeugt ist, dass er die Kraft dazu hat, dann gilt das und das wird von ihm auch angenommen, weil das Erlauben für das Fastenbrechen ist eine Gnade für ihn. Ihm ist es überlassen, wenn er merkt, er kann fasten, dann soll er fasten, wenn er will. Und es wird auch angenommen. Aber wenn er glaubt, es nicht zu können, weil er krank ist oder auf Reise ist, dann ist ihm hier eine Erlaubnis gegeben worden, das Fasten zu brechen. Und für die Frau, wenn sie ihre Menstruation hat oder im Wochenbett liegt, so ist sie auch genauso vom Fasten befreit. Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, ist es nicht so, dass eine Frau, wenn sie gerade ihre Menstruation hat, nicht betet, nicht fastet? Als Bekräftigung sagte es der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Und wenn die Frau während ihrer Menstruation oder während ihres Wochenbettes trotzdem fastet, wird es von ihr nicht angenommen, weil die Reinheit vor Menstruation und Wochenbett ist Voraussetzung für das Fasten. Und sie muss die Tage, die sie nicht gefastet hat, muss sie natürlich nachholen. Weil Aisha radiallahu anha, sie hat gesagt, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, wir hatten zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam unsere Menstruation und wurden danach wieder rituell rein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wies uns an, das Fasten, nicht aber das Gebet nachzuholen. Das heißt, die Frau, die ihre Tage hat oder im Wochenbett liegt, weder fastet sie noch betet sie. Und wenn die Zeit vorbei ist, die Menstruation vorbei ist und das Wochenbett vorbei ist, muss sie das Fasten nachholen, aber nicht das Gebet. Das Gebet muss sie nicht nachholen. Und zu den Erleichterungen der islamischen Gesetzgebung gehört es, dass ältere Menschen und Kranke, deren Heilung nicht absehbar ist, vom Fasten freigestellt sind. Das heißt, sie brauchen den ganzen Monat über nicht zu fasten. Alte Frauen und Männer und auch genauso Kranke, bei denen es ausgeschlossen ist oder nicht absehbar ist, dass sie wieder gesund werden. Und sie müssen aber für jeden Tag, den sie nicht gefastet haben, einen Armen speisen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَعَلَى الَّذِينَ يُطُيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Und diejenigen, die es zu leisten vermögen, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Und Ibn Abbas, radiallahu anhu, er sagte, so wie es bei Abu Dawud verzeichnet ist, und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, das ist eine Erlaubnis für alte Männer und Frauen, die nur unter Schwierigkeiten fasten können. Ihnen ist es erlaubt, das Fasten zu brechen und für jeden verpassten Fastentag einen Armen zu speisen. Und Ibn Abbas, er hat hier in seiner Aussage nicht die Kranken erwähnt, sondern nur die älteren Menschen. Aber die Gelehrten sind sich darüber einig, dass man diese Aussage auch auf die Kranken anwenden kann, deren Heilung nicht absehbar ist. Weil der Grund, warum sie hier vom Fasten freigestellt sind, ist, weil sie nicht dazu in der Lage sind, die älteren Menschen. Und auch genauso jemand, der nonstop krank ist, wie zum Beispiel der Diabetiker, auch er ist freigestellt vom Fasten, muss aber für jeden Tag, den er nicht gefastet hat, einen Armen speisen. Und was die schwangere oder stillende Frau anbetrifft, so hat sie auch große Schwierigkeiten beim Fasten. Und wenn sie Angst um ihr Ungeborenes hat, für die Schwangere, oder Angst um ihr stillendes Kind hat, für die, die stillt, so kann sie genauso das Fasten brechen und für jeden verpassten Tag einen Armen speisen. Und nach der richtigeren Aussage der Gelehrten braucht sie auch nicht nachzufasten. Das heißt, eine Frau, die schwanger ist, oder diejenige, die stillt und Angst um sich selbst hat, um ihr Kind, sie braucht nicht zu fasten, muss aber für jeden Tag, den sie gegessen hat, einen Armen speisen und sie braucht danach auch nicht mehr nachzufasten. Ibn Abbas, radiallahu anhu, er sagte, so wie es bei Tabarani und verzeichnet ist, von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, Ibn Abbas sagte, wenn die schwangere Frau um sich selbst fürchtet und die stillende Mutter Angst um ihr Kleinkind hat, dann sollen sie das Fasten brechen und stattdessen für jeden Tag, den sie nicht gefastet haben, eine arme Person speisen. Sie müssen ihre verpassten Tage nicht nachfasten. Und Nafi', rahimahullah, er sagte, einer der Töchter von Ibn Umar war die Frau eines Mannes von Quraysh und sie war schwanger gewesen. Sie überkam ein starker Durst während Ramadan und Ibn Umar befahl ihr, das Fasten zu brechen und für jeden verpassten Fastentag einen Armen zu speisen. Und dieses ist von Al-Albani als authentisch gestuft wurde. Und wie gesagt, das ist die richtigere Meinung der Gelehrten, weil wenn wir davon ausgehen sollten, dass sie nach der Schwangerschaft das Fasten nachholen muss, so hat sie erstmal nach der Schwangerschaft 2 Jahre, wo sie das Kind stillt, wo sie wieder nicht fastet. So, dann sind es schon 3 Jahre, was sie nachholen muss. Und vielleicht wird sie während den 2 Jahren, wo sie stillt, wieder schwanger. Wann soll sie dann nachholen, die Zeit, die sie nicht gefastet hat? Deswegen ist die richtige Aussage die, dass sie für jeden verpassten Tag einen Armen speist, aber nicht nachfasten muss, die Tage, die sie verpasst hat. Und was die Menge der Nahrung anbetrifft, weil wir gesagt haben, die Kranken, sie müssen für jeden Tag einen Armen speisen, genauso wie die Schwangere und die Stillende. Was ist aber die Menge, die erbracht werden muss, um die Armen zu speisen? Hier ist die Aussage von Anas ibn Malik, radiallahu anhu, in Betracht zu ziehen, weil der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, hat ein besonderes Bittgebet für Anas ibn Malik gemacht, dass Allah ihm ein langes, sehr langes Leben geben soll. Und Allah gab ihm tatsächlich ein sehr langes Leben. Und im letzten Jahr, bevor er starb, war er so schwach gewesen und so alt gewesen, dass er nicht fasten konnte. Und deswegen hat er für die 30 Tage, die er nicht gefastet hat, 30 Arme zusammengeholt und für sie Brot, Fleisch und Soße vorbereiten lassen, sodass sie essen konnten, bis sie satt waren. Deswegen ist die Bedingung oder die Menge, ist, dass du einen Armen so speist, dass er danach satt ist. Dass er wirklich danach satt ist. Und da ist es egal, ob du dann alle an einem Tag zusammentrommelst und denen dann Essen gibst, also bei 30 Tagen dann 30 Arme, oder jeden Tag einen Armen speist. Das ist dir überlassen. Aber Hauptsache ist, dass diese Armen so gespeist werden, dass sie danach satt sind. Und Anas ibn Malik pflegte ihnen Brot, Fleisch und Soße dazu zu geben. Wir werden dann, inshallah, in der nächsten Khutbah dann einiges mehr noch kennenlernen über den Monat Ramadan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen besonderen Monat erleben lassen und uns darin zu Gottesfürchtigen machen und von uns allen annehmen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.